Ich freue mich sehr, heute die Möglichkeit haben, über muslimischen Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus zu sprechen, weil das Themen sind, die mir am Herzen liegen, wäre zu viel gesagt, aber sehr wichtig sind. Und ich werde ganz am Anfang des Vortrages mal so eine kurze kulturpessimistische Gegenwartsdiagnose probieren, weil ich langsam in ein Alter komme, wo man sowas machen kann. Dann lege ich kurz dar, inwiefern diese Entwicklung für gesellschaftskritische Positionen darstellen, und dann im größten Teil des Vortrages werde ich theoretische Überlegungen vorlegen, wie man sich in diesem Dilemma sinnvollerweise verhalten kann. In Bezug auf die politische Kultur in Deutschland aktuell kann man sich, glaube ich, relativ schnell darauf einigen, dass da in den letzten Jahren es zu einigen besorgniserregenden Entwicklungen gekommen ist. So hat sich gerade im Jahr 2014 eine Reihe von mehr oder weniger großen Bewegungen, Strömungen und Gruppen herausgebildet, deren Positionen zumindest antidemokratisch und antiemanzipatorisch, in manchen Fällen aber auch schlicht wahnsinnig sind. Ein augenscheinlicher Ausdruck dieser Entwicklung sind drei neue Formen von Demonstrationen, die wir 2014 erlebt haben. Hier geht es zum einen um die Pegida und alle ihre Ableger, bei denen seit Wochen klassisch rechtsextreme Ideologie als bürgerliche Besorgtheit getarnt einen Ausdruck auf den Straßen findet. Es geht zweitens um die sogenannten Montagsmahnwachen für den Frieden, bei denen die wirrsten antisemitischen Verschwörungstheorien verbreitet werden und das Engagement gegen Kriegstreiberei verkauft werden. Und es geht drittens um die zahlreichen anti-israelischen Demonstrationen im letzten Sommer. Freilich ist es nichts Neues, dass es bei neuen Runden des Nahostkonflikts auch zu sogenannten Friedensdemonstrationen kommen, die sich ja einseitig gegen Israel positionieren. Was aber dennoch neu war im letzten Jahr, war sowohl die Art der Organisation als auch die Intensität, in der dabei offener Antisemitismus ausgedrückt wurde. Eine Vielzahl der Demonstrationen wurde von Einzelpersonen angemeldet und fast ausschließlich über Facebook beworben. Schon auf den Facebook-Seiten selbst wurde eine neue Trägerschicht des Antisemitismus in Europa sichtbar. Zahlreiche junge muslimische Männer und Frauen kehrten ostentativ ihre muslimische oder türkische Identität nach außen. Immer wieder konnte man lesen, dass für viele dieser jungen Menschen muslimisch sein automatisch heißt, gegen Israel oder auch direkt gegen Juden zu sein. Dieselben Milieus prägten auch die Demonstrationen. Auch hier gab es jeweils Blocks von teilweise mehreren hundert jungen Menschen, die abwechselnd ihrer muslimischen Identität und ihrem Hass auf Israel Ausdruck verliehen. Deutlich wurde das, weil dieselben Gruppen im Wechsel islamische Parolen und solche gegen Israel oder Juden schrien. Allahu Akbar ging schnell in Tod, Tod Israel über. La ilaha illallah schnell in Hamas, Hamas, Juden ins Gas. Ebenfalls zu hören war: Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein. Positiv gedacht könnte man festhalten, dass diese Demonstrantinnen es uns Kritikerinnen verhältnismäßig einfach machen. Man muss sich keine große Mühe geben, um aufzuzeigen, dass es sich bei diesem Hass gegen Israel um Antisemitismus handelt. Jedoch ist Antisemitismus generell kein Anlass zu positivem Denken. Und so ist festzuhalten, dass sich der Antisemitismus nicht nur in den Demonstrationen so offen und massenhaft gezeigt hat, wie seit Jahren nicht. Nun sind Demonstrationen zwar spektakulär, doch können sie Politik nur begrenzt beeinflussen, in diesem Falle zum Glück. Problematischer ist, dass die auf den Demonstrationen geäußerten Ressentiments in gewissem Maße auch parlamentarische Vertretung finden. So gibt es mit der AfD zum ersten Mal seit langem eine Partei rechts von Union und FDP, die sich berechtigte Hoffnungen auf den Einzug in nationale Parlamente machen kann. Sicherlich unterscheidet sich diese Partei deutlich von der offen nationalsozialistischen NPD. Jedoch ist offenkundig, dass sie Pegida sehr nahe steht, und die jüngst geleakten AfD-internen E-Mails machen deutlich, dass selbst der Saubermann Lucke um rechtsextreme Wähler buhlt und deren ideologische Bedürfnisse gezielt zu bedienen bereit ist. Auch eine Nähe zu den Montagsmahnwachen ist in vieler Hinsicht gegeben. Auf der anderen Seite muss man leider auch sagen, dass auch die anti-israelischen Demonstrationen zumindest Bezüge zu einer in zahlreichen deutschen Parlamenten vertretenen Partei haben, nämlich zur Linkspartei. Sicherlich werden alle Funktionsträgerinnen der Linken, die offen antisemitischen Aussagen ablehnen, und insbesondere in ostdeutschen Landesverbänden sieht man auch die einseitige Positionierung gegen Israel als Problem. Jedoch ist festzuhalten, dass gerade der nordrhein-westfälische Landesverband der Linken im letzten Sommer eine äußerst unrühmliche Rolle gespielt hat. So traten Organisationen oder Ortsverbände der Linkspartei in verschiedenen Städten als Anmelder von Demonstrationen auf, bei denen es dann zu massiven antisemitischen Vorfällen kam ohne dass dies zu irgendwelchen spürbaren Konsequenzen innerhalb der Partei geführt hätte. Und schlimmer noch als eine parlamentarische Vertretung ist es, wenn diese Ressentiments in unmittelbare Gewalt gegen Menschen umschlagen. So kam es auf der einen Seite in den letzten Monaten wiederholt zu Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte und zuletzt in Dresden womöglich auch zu einem rassistischen Mord an einem Flüchtling. Auf der anderen Seite waren auch die anti-israelischen Demonstrationen von Gewalt begleitet, von Gewalt gegen Synagogen, gegen jüdische Einrichtungen und gegen als Jüdinnen wahrgenommene Personen. Nun handelt es sich bei all dem freilich um lange bekannte Ressentiments und Ideologeme. Bei den genannten Strömungen und Bewegungen finden sich in je anderer Zusammensetzung Antisemitismus, Rassismus, Antifeminismus, Homophobie, Nationalismus, Antiamerikanismus sowie die Ablehnung von Demokratie, Liberalismus, Sozialstaatlichkeit oder anderem. Jedoch finden sich diese Ressentiments heute in neuen Artikulationsformen und Kombinationen. Zunächst ist es aus einer gesellschaftskritischen, auf Emanzipation und Demokratie zielenden Perspektive relativ leicht, sich darauf zu einigen, dass alle genannten Bewegungen und Gruppierungen abzulehnen sind. Jedoch treten durch die neuen Formen, die alten Ressentiments hier annehmen, auch Dilemmata auf, die eine Positionierung erschweren. Dies gilt insbesondere, weil einige der genannten Bewegungen und Strömungen sich den Islam als Feindbild auserkoren haben, während auf der anderen Seite ein eindeutig islamisch artikulierter Antisemitismus unter Muslimen deutlich zugenommen hat. Dieser neue Antisemitismus muss in seiner spezifischen Artikulationsform kritisiert werden, in seiner Verbindung mit muslimischer Identität und islamischer Tradition. Gleichzeitig ist das Sprechen über muslimischen Antisemitismus immer riskant, weil es Gefahr läuft, antimuslimischen Rassismus zu stärken. Um sich in diesem Dilemma verhalten zu können, bedarf es insbesondere eines angemessenen Verständnisses von Antisemitismus und Rassismus. Wie ich im Folgenden erläutere, finden sich die avanciertesten Versuche, Antisemitismus zu fassen, in einer anderen theoretischen Tradition als die avanciertesten Versuche, Rassismus zu fassen. Die trefflichsten Kritiken des Antisemitismus wurden im Anschluss an die kritische Theorie formuliert, stehen also in der Tradition von Marx, Freud und Adorno. Die trefflichsten Kritiken von Rassismus stehen eher in der Tradition poststrukturalistischer Theoriebildung, im Anschluss an Nietzsche, Heidegger und Foucault, an Poststrukturalismus und postkoloniale Theorie. Der weitere Verlauf meines Vortrages besteht aus drei Schritten. In den ersten beiden Schritten skizziere ich nacheinander diese beiden Theorietraditionen mit ihrem jeweiligen Verständnis von Antisemitismus und Rassismus. Im dritten Schritt führe ich dann aus, welche Implikationen es für das Sprechen über muslimischen Antisemitismus hat, wenn man beide Ansätze zusammendenkt und ernst nimmt. Zunächst also zur kritischen Theorie des Antisemitismus. Ich skizziere das jetzt recht kurz. Wie ich gehört habe, wurde das letzte Woche sehr viel ausführlicher diskutiert und sicherlich auch ja, sehr viel detaillierter. Es ist etwas grob, was ich jetzt tue. Diese kritische Theorie des Antisemitismus wurde im Anschluss an die Gesellschaftskritik in der Tradition von Marx, an sozialpsychologische Theoreme in der Tradition von Freud sowie an die darauf aufbauenden Überlegungen, insbesondere Adornos und Horkheimers, formuliert. Autorinnen, die sich auf diese Weise mit Antisemitismus und Rassismus auseinandersetzen, sind heute beispielsweise Detlef Clausen, Samuel Salzborn oder Stefan Griegert. Dabei wird Gesellschaft als falsche Tonalität verstanden. Zwar sei die moderne Gesellschaft durch innere Widersprüche geprägt, doch bildeten diese Widersprüche oder bildete diese Gesellschaft in ihrer Widersprüchlichkeit ein Ganzes. Die Gesellschaft werde durch ein einziges Prinzip zusammengehalten. Adorno sagt, durch den Tausch. In der heute gängigen Sprache würde man ungefähr sagen, durch die Marktwirtschaft. Selbst wenn die Einzelnen immer nur an das eigene Wohl dächten, führe diese Form der Vergesellschaftung letztlich doch zu einem sich selbst reproduzierenden System, in dem ungeheure Warenmengen produziert und verteilt werden, sodass eine erhebliche Zahl von Menschen viel konsumieren kann. Dass die Gesellschaft dabei als Ganzheit verstanden wird, heißt keinesfalls, dass sie als harmonisches Ganzes verstanden würde. Im Gegenteil ist kritische Theorie auch kritisch in dem Sinne, dass sie die gegenwärtige Gesellschaft im doppelten Sinne für eine falsche Gesellschaft hält. Falsch sei die Gesellschaft erstens, weil dieses Ganze mit der Herrschaft von Menschen über Menschen und mit der Ausbeutung von Menschen durch Menschen einhergeht. Für diese Herrschaft und Ausbeutung gäbe es keine objektive Notwendigkeit und rein keine rationale Rechtfertigung. Daher sei die Gesellschaft, die Herrschaft und Ausbeutung perpetuiert, abzulehnen. Falsch sei die Gesellschaft zweitens gerade deshalb, weil sich hier ein sich selbst reproduzierendes, sich selbst steuerndes System herausgebildet hat. Das, was man in einer gewissen Bielefelder Tradition für famos hält, ist der kritischen Theorie ein Graus. In kapitalistischen Gesellschaften werde nicht produziert, um menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, sondern nur, um aus Kapital mehr Kapital zu machen. Daher gelte umso mehr, dass solche Gesellschaften irrational und somit falsch seien. Wäre den Subjekten die Irrationalität der Verhältnisse bewusst, könnten diese Verhältnisse wohl kaum fortbestehen. Jedoch könne sich die Gesellschaft halten, weil sie den Subjekten Weltdeutungen nahelege, in denen die Gesellschaft als natürlich erscheint und die Falschheit der Verhältnisse unsichtbar bleibt. Hierfür haben sich in der marxistischen Tradition die Begriffe Ideologie und falsches Bewusstsein etabliert. Und zu eben diesen falschen Bewusstseinsformen der falschen Gesellschaft werden dann auch Antisemitismus und Rassismus gezählt. Dabei gelten Antisemitismus und Rassismus als komplementäre Bewusstseinsphänomene. Am deutlichsten wird dies bei Joachim Bruhm, ähnlich formuliert es auch Stefan Kriegert. Ausgangspunkt der Erklärung sind die hohen Anforderungen, die eine kapitalistische, in Nationalstaaten organisierte Gesellschaft an die Einzelnen stellt. Um gute Arbeitsmarktteilnehmerinnen, gute Unternehmerinnen oder gute Staatsbürgerinnen zu sein, müssen die Einzelnen sich in hohem Maße disziplinieren. Als Marktteilnehmerinnen müssen sie sich das Ausleben spontaner Bedürfnisse verbieten und diszipliniert arbeiten. Sie müssen sich täglich oder zumindest 5 Tage die Woche quälen. Sie müssen damit leben, dass sie nicht alles haben können, was sie sehen, sowie damit, dass andere mehr haben als sie selbst. Als Staatsbürgerinnen müssen sie sich loyal zu einer Nation verhalten, also zu einer Gruppe und zu Institutionen, mit denen sie eigentlich nichts verbindet. Und das Schlimmste von allem, sie müssen all das in einer Gesellschaft tun, in der es auf sie selbst und ihre Bedürfnisse gar nicht ankommt, in der sie letztlich überflüssig sind. Antisemitismus und Rassismus werden bei Bruhn, Kriegert und anderen als eine Form verstanden, mit diesen Erfahrungen umzugehen. An dieser Stelle kommt das psychoanalytische Theorem der pathischen Projektion zum Tragen. In der kapitalistischen Gesellschaft müssen die Einzelnen, wie erwähnt, stets gegen ihre individuellen Regungen vorgehen. Sie müssen sich ihre Triebhaftigkeit, ihre Faulheit und ihren asozialen Hass auf die Mitbürger verbieten. Der Rassismus bestehe nun darin, dass die Einzelnen leugnen, diese verbotenen Regungen überhaupt zu haben und sie stattdessen den anderen zuschreiben. Die eigene Faulheit und Asozialität entdecken die Einzelnen nun an den anderen, also an den Schwarzen, an Ausländerinnen oder an der Gruppe, die gerade als Objekt von Rassismus herhalten muss. Weil diese Gruppe nunmehr als faul und asozial gilt, wird sie zum scheinbar legitimen Objekt von Hass, Gewalt, Disziplinierung und Unterdrückung. Der Antisemitismus wiederum wird als Gegenstück zum Rassismus verstanden. Den Jüdinnen werden in erster Linie nicht Faulheit und Asozialität zugeschrieben, sondern im Gegenteil ein monströses Ausmaß an Effektivität, Klugheit und Loyalität. Jüdinnen schafften es nicht nur ohne wirkliche Mühe zu großem Reichtum zu gelangen, sie seien als Gruppe auch so verschworen, dass es ihnen gelinge, im Verborgenen die ganze Welt zu regieren. Daher sei der Antisemitismus mehr noch als der Rassismus eine umfassende Welterklärung. Alle Probleme der modernen Gesellschaft, alle Kriege, alle Armut, aller Hunger, alle vergeblichen Mühen können im Antisemitismus auf das bösartige Wirken des Judentums zurückgeführt werden. Das wiederum gilt in der kritischen Theorie als Ursache dafür, dass der Antisemitismus eliminatorisch wird. Während die Objekte des Rassismus in Anführungszeichen nur als unnütz gelten, gelten die Jüdinnen als Wurzel allen Übels, die ausgerottet werden muss. Eben dies sei im Nationalsozialismus versucht worden. Wie der ebenfalls dieser Tradition zuzuordnende Moshe Postone darlegt, kann der nationalsozialistische Vernichtungskrieg als Versuch verstanden werden, aller Jüdinnen habhaft zu werden und sie zu ermorden. Das habe das Handeln der Deutschen selbst dann noch angetrieben, als es wichtige Ressourcen vom Krieg gegen die Alliierten abgezogen habe. Und es ist eben diese eliminatorische Dimension, die für die kritische Theorie den besonderen Schrecken des Antisemitismus ausmacht. Seit der Dialektik der Aufklärung steht die Shoah im Mittelpunkt des kritisch-theoretischen Interesses. Denken und Handeln so auszurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehe, ist der berühmten Formulierung Adornos nach der kategorische Imperativ der kritischen Theorie nach Auschwitz. Dies ist auch der Grund dafür, dass die Autorinnen in dieser Tradition dem Antisemitismus wesentlich mehr Aufmerksamkeit widmen als dem Rassismus. Zu welchem Ergebnis kommt man nun, wenn man im Anschluss an diese soeben skizzierte Tradition die Ereignisse des Sommers betrachtet? Zu einem recht deutlichen. In den anti-israelischen Demonstrationen des letzten Sommers sowie den sie begleitenden Gewaltakten erkennt man, völlig zu Recht, die wahrscheinlich intensivste Welle von Antisemitismus seit Jahrzehnten, zumindest in Deutschland. Diesem Antisemitismus tritt man entschieden entgegen, indem man ihn scharf kritisiert. Dies finde ich zunächst völlig richtig. Zum Problem wird jedoch, dass das soeben referierte Rassismusverständnis zu eng ist. Mit diesem Rassismusbegriff gehen die entsprechenden Autorinnen einfach davon aus, dass die Kritik von muslimischem Antisemitismus nichts, aber auch gar nichts mit Rassismus zu tun haben kann. Wer von Rassismus nun dann sprechen will, wenn einer Gruppe Triebhaftigkeit und Asozialität zugeschrieben wird, kann es gar nicht anders sehen. Erschwerend hinzukommt, dass einige dieser Antisemitismuskritikerinnen auch ein problematisches Verständnis von Geschichte, Religion und Kultur entwickelt oder vielmehr von der marxistischen Tradition ererbt haben. Diesem Verständnis zufolge gab es einmal vormoderne Kulturen und Traditionen, denen die Menschheit unterworfen waren. Dann kam in Europa der Kapitalismus bzw. die Moderne, der die Menschen aus dem kollektiven Zwang der Tradition herausgelöst und zu Individuen gemacht habe. Auch wenn diese Herauslösung mit Gewalt vonstatten ging und auch wenn sie zu einer falschen kapitalistischen Gesellschaft geführt hat, gilt dies in der marxistischen Tradition doch als begrüßenswerter Vorgang. Die bürgerliche Individualität sei ein Fortschritt gegenüber der kollektivistischen Tradition und zudem eine notwendige Vorbedingung der wirklichen Befreiung. Alles, was an Tradition oder Kultur gemahnt, wird in diesem Verständnis als vormoderner Restbestand, der aufgelöst werden muss, verstanden. Aufgelöst werden muss er, damit die Einzelnen aus dem kulturellen Kollektiv herausgelöst und frei werden können. Und das gilt insbesondere für nicht-europäische Traditionen. Dieses Denken macht es umso leichter, eine Haltung zu muslimischem Antisemitismus zu finden. Wenn man den Islam als eine vormoderne, kollektivistische Tradition versteht, als einen Restbestand, ist die Kritik am Islam nicht nur über jeden Rassismusverdacht erhaben, sie ist auch unbedingt geboten. Dementsprechend haben sich die entsprechenden AutorInnen schon lange gegen die Idee gewandt, dass es überhaupt so etwas wie Islamophobie oder einen antimuslimischen Rassismus gäbe. Dabei handelt es sich nur um Kampfbegriffe, um legitime Kritik abzuwehren. Dass man es sich auf diese Art zu einfach macht, wird deutlich, wenn man den Rassismusverständnis der zweiten Theorietradition hinzuzieht und ernst nimmt. Denn auch wenn die Autorinnen in der Tradition der kritischen Theorie sowohl über Rassismus als auch über Antisemitismus etwas zu sagen haben, werden ihre theoretischen Thesen in der akademischen Rassismusforschung ebenso wenig rezipiert wie von antirassistischen Gruppen und Aktivistinnen. Prägend sind hier stattdessen Ansätze aus der poststrukturalistischen Tradition, aus Postcolonial Studies und Cultural Studies. Ebenso wie die kritische Theorie zählen diese Ansätze nicht nur auf eine Beschreibung von gesellschaftlichen Zuständen, sondern auf ihre Kritik. Auch sie wenden sich gegen Herrschaft und Ausbeutung, gegen Exklusion, Marginalisierung und Unterdrückung. Jedoch ist das zum Tragen kommende Verständnis von Gesellschaft ein ganz anderes. Gesellschaft wird hier nicht als eine durch Tausch, Wert und Ware vermittelte Totalität verstanden, sondern als eine sehr uneinheitliche und zerklüftete Angelegenheit. Genauer als eine Ansammlung von verschiedenen Formen der Privilegierung und Marginalisierung, des Einschlusses und des Ausschlusses. Die Grundlage von gesellschaftlicher Herrschaft sieht dieser Ansatz nicht in der Selbstverwertung des Wertes, sondern in machtvollen Diskursen. In diesen Diskursen würden gewisse binäre Differenzen konstruiert und etabliert, zum Beispiel Gegensätze zwischen männlich und weiblich, zwischen weiß und nicht weiß, zwischen Bürgerin und Arbeiterin, zwischen normal und behindert, zwischen westlich und orientalisch und so weiter und so fort. Erst durch diese diskursiven Konstruktionen entstünden die entsprechenden sozialen Gruppen überhaupt als soziale Gruppen. Dabei seien die Konstruktionen gerade nicht wertneutral, sondern hierarchisch. Die erste Seite werde stets als rational und zur Selbstbestimmung fähig, die zweite Seite als irrational und der Fremdherrschaft bedürftig gesetzt. So würden Herrschaft und Ausbeutung legitimiert und ermöglicht. Als einen solchen herrschaftslegitimierenden Diskurs wird in dieser Tradition auch Rassismus gedeutet. In expliziter Abgrenzung gegen den Begriff des falschen Bewusstseins deuten die rassismuskritischen AutorInnen Rassismus als einen Mechanismus und als eine soziale Praxis der Marginalisierung und Privilegierung, als ein Herrschaftsverhältnis. Dabei kommen jeweils etwas andere Sprachspiele zum Einsatz. Ein paradigmatisches Beispiel für diese Art, über Rassismus zu denken, ist die für die deutsche Debatte besonders entscheidende Definition, die Mark Terxidis in seinem Buch Die Banalität des Rassismus formuliert. Er versteht Rassismus mit einem Begriff von Foucault als einen Apparat, der eine soziale Differenz produziert. Seine Definition hat drei Elemente. Erstens Rassifizierung, zweitens Ausgrenzungspraxis und drittens differenzierende Macht. Als Rassifizierung bezeichnet Terxidis den sozialen Prozess, in dem eine Gruppe zu einer Rasse gemacht wird, gegen die es zu Diskriminierungen kommen kann. Er spricht von einem Prozess, Zitat, in dem einerseits eine Gruppe von Menschen mittels bestimmter Merkmale als natürliche Gruppe festgelegt und gleichzeitig die Natur dieser Gruppe im Verhältnis zur eigenen Gruppe formuliert wird. Der entscheidende Gedanke ist, dass diejenigen, die Opfer rassistischer Diskriminierung werden, erst durch den Rassismus zu einer Gruppe gemacht werden. Schwarze haben als Schwarze, Ausländerinnen als Ausländerinnen zunächst nichts gemein, was sie zu einer Gruppe machen würde. Dazu kommt es erst durch die Rassifizierung. Dabei ist der Begriff der Rassifizierung insofern irreführend, als er impliziert, es gehe dabei nur um biologische bzw. genetische Merkmale. Tatsächlich betont Tacitus aber explizit, dass dieselben Mechanismen auch durch einen Bezug auf die Kultur der anderen greifen können. Auch hierbei spricht er nichtsdestotrotz von Rassifizierungsprozessen. Als zweites Element benennt er die Ausgrenzungspraxis. Damit ist gemeint, dass Rassismus nur dann zum Rassismus wird, wenn mit der Differenzkonstruktion auch eine ungleiche Verteilung materieller oder symbolischer Ressourcen einhergeht. Das ist der Fall, wenn die Rassifizierten schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und dem Wohnungsmarkt haben und in alltäglichen sozialen Interaktionen schlechter gestellt sind. Das dritte Element von Tacitus' Definition ist die differenzierende Macht. Damit meint er, dass Rassismus nur dann gesellschaftlich funktionieren kann, wenn eine entsprechende Machtdifferenz zugrunde liegt, welche durch den Rassismus wiederum stabilisiert wird. Eine Differenzkonstruktion, die weiß und schwarz differenziert, könnte kaum zu einer rassistischen Diskriminierung von Schwarzen führen, wenn eine Mehrheit der Arbeitgeberinnen und Vermieterinnen als schwarz markiert wären. Dies ist das Rassismusverständnis an dieser Stelle. Der Antisemitismus erhält in diesen Ansätzen weitaus weniger Aufmerksamkeit als in der kritischen Theorie. Er wird zumeist einfach als eine spezifische Form von Rassismus verstanden, die sich von anderen nur dadurch unterscheidet, dass sie sich gegen Jüdinnen richtet. Die Besonderheit des Verschwörungsdenkens und die elementorische Dimension spielen aus dieser Perspektive keine prominente Rolle. Ähnlich wie die Antisemitismuskritik der kritischen Theorie hat auch diese Rassismuskritik eine historische, ja geschichtsphilosophische Dimension. Die Ursprünge gegenwärtiger rassistischer und kulturistischer Diskurse sieht man im Kolonialismus. Und wie der kritisch-theoretische Blick auf die Gesellschaft durch die Shoah geprägt ist, ist der postkolonial-rassismuskritische durch den Kolonialismus bestimmt. Paradigmatisch hierfür ist die Kolonidad-Modernidad-These, die besonders prominent vom Literaturwissenschaftler Walter Mignolo vertreten wird. Mit seinen Worten handelt es sich beim Kolonialismus um die dunkle Unterseite der Moderne. All das, was in gängigen soziologischen und auch marxistischen Theorien als Fortschritte der Moderne gefeiert wird, sei nur durch Mord und Unterdrückung in den Kolonien möglich gewesen und dieser Mord und diese Unterdrückung fänden auch heute noch ihre Fortsetzung. In diesem poststrukturalistisch geprägten Verständnis von Rassismus muss Rassismuskritik eine gänzlich andere Form annehmen als in der kritischen Theorie. Die kritisch-theoretischen Ansätze verstehen Rassismus, wie erläutert, als eine Form von falschem Bewusstsein, als eine Projektion, bei der bestimmten Gruppen unkontrollierte Triebhaftigkeit und Asozialität zugeschrieben werden. Eine rassistische Äußerung erkennt man demnach daran, dass über eine Gruppe fälschlicherweise behauptet wird, sie sei besonders triebhaft oder asozial. Ganz anders die poststrukturalistisch und postkolonial inspirierte Rassismuskritik. Das Verständnis von Rassismus als ein Apparat oder ein Diskurs, der Differenzen produziert und die ungleiche Verteilung von symbolischen und materialen Gütern einschließt, impliziert einen ganz anderen Blick auf einzelne Äußerungen. Gefragt werden muss hier nicht, ob dabei irgendwelche projektiven Bedürfnisse am Wirken sind. Gefragt werden muss auch nicht, ob die Realität falsch oder verzerrt abgebildet wird. Gefragt werden muss, ob man sich mit dieser Äußerung in einen bestehenden Diskurs einschreibt und dessen Motive reproduziert. Gefragt wird mit anderen Worten nicht nach der Korrespondenz von Aussage und Realität, sondern nach dem zu erwartenden sozialen Effekt der Aussage. Von Rassismus ist zu sprechen, wenn die Äußerung geeignet ist, einen Diskurs zu verstärken, bei dem eine Minderheit als diskriminierte Gruppe produziert wird. Und dies ist, um es wegzunehmen, der entscheidende Gedanke, den die kritische Theorie von der poststrukturalistischen Rassismuskritik lernen könnte, wenn sie denn wollt. Mit einem derartigen Verständnis von Rassismus wird in den letzten Jahren vermehrt auch das Phänomen des antimuslimischen Rassismus in den Blick genommen. Dies tun insbesondere Autorinnen wie Iman Atiya, Fanny Müller-Uri, Yasemin Schumann und Ilka Eickhoff. Sie gehen davon aus, dass in den letzten Jahren ein Diskurs am Wirken ist, der eine Differenz zwischen westlichem bzw. deutschem Selbst und orientalischem bzw. islamischem Anderen konstruiert. Wie Birgit Rommelsbacher es vor einigen Jahren formuliert hat, kann man in der deutschen Islamdebatte einen Rassismus in statu nascendi beobachten, also einen Rassismus, der dabei ist, das Licht der Welt zu erblicken. Nun mag es, gerade wenn man aus der oben beschriebenen Tradition der kritischen Theorie kommt, absurd wirken, wenn jemand behauptet, die Differenz zwischen Westen und Islam, zwischen Nicht-Muslimen und Muslimen sei diskursiv konstruiert. Man mag einwenden, den Islam gibt es doch wirklich und Muslimen gibt es auch wirklich. Wenn man darüber spricht, konstruiert man noch nichts, sondern beschreibt nur eine Realität. So gesehen scheint die Behauptung, die Differenz zwischen westlich und islamisch sei diskursiv konstruiert, geradezu obskurantistisch. Jedoch versteht man die rassismuskritische Argumentation da nicht ganz richtig. Was die Kritik des antimuslimischen Rassismus meint, ist, dass die soziale Relevanz dieser Differenz, man könnte bielefelderisch sagen, gewissermaßen als Leitdifferenz, sozial konstruiert ist. Eine sehr treffende Formulierung hierfür fand mit einem etwas anderen theoretischen Rahmen Nina Clara Tiesler. Diese spricht von einer Islamisierung der Debatten. In den 1980er Jahren wurde fast nicht und in den 1990er Jahren noch verhältnismäßig wenig über den Islam gesprochen. Erst im neuen Jahrtausend wurde der Islam zum zentralen Thema gesellschaftlicher Debatten in Deutschland und Europa. Verschiedene Themen wie Integration, Immigration, Jugendgewalt, Sexismus, Homophobie oder Antisemitismus werden zunehmend als islamische Themen diskutiert. Und dieser Islamisierung der Debatten entspricht einer Muslimisierung der Subjekte. Zwar gab es schon vor diesem Wandel der Debatte viele Personen, die sich selbst als Muslimin verstanden und die den Islam ausgelebt hatten, auch in Deutschland. Jedoch wurden sie in der Öffentlichkeit meist nicht als Musliminnen adressiert, sondern zunächst als Gastarbeiterinnen und später als Ausländerinnen bzw. Türkinnen. Und diese Ansprache als Musliminnen hat wiederum Konsequenzen für das Selbstverständnis der entsprechenden Personen. Je öfter eine Person als Muslimin angesprochen wird, desto eher wird sie sich auf die, in Anführungszeichen, Suche nach, in Anführungszeichen, ihrer muslimischen Identität begeben und sich selbst auch als Muslimin verstehen. Desto eher wird sie der Religion Relevanz beimessen. Somit kann die Islamisierung der Debatten letztlich auch dazu führen, dass die Einzelnen sehr viel islamischer werden. Einer der gefährlichsten Effekte ist, dass aufgrund der islamisierten Debatte zahlreiche junge Menschen, die keine intensive islamische Sozialisation haben, eine starke muslimische Identität entwickeln und versuchen, diese mit Inhalten zu füllen. Damit werden sie zum gefundenen Fressen für salafistische Agitation. Denn wer im Internet nach Informationen über den Islam sucht, findet klare, einfache und jugendgerechte Antworten fast nur von Seiten salafistischer Eiferer. Zwar ist die Islamisierung der Debatte nicht die alleinige Ursache für die zunehmenden Probleme mit salafistischen Gruppen, aber sie ist doch ein wichtiger Faktor. Die Kritikerinnen des antimuslimischen Rassismus gehen aber nicht nur davon aus, dass der Islam in der öffentlichen Debatte einen immer größeren Stellenwert annimmt. Sie gehen auch davon aus, dass dabei eine Differenz von westlichem Deutschen selbst und islamisch-muslimischen anderen konstruiert wird. Dabei würden Islam und Muslimen als irrational und gefährlich stilisiert, was wiederum den Boden für diskriminierende Praxen bereite. Und tatsächlich finden die entsprechenden Autorinnen hinreichend Material, um diese These plausibel werden zu lassen. Nicht nur am rechten Rand der Gesellschaft, also nicht nur auf Websites wie Political Incorrect und nicht nur bei Parteien wie Pro-NRW, wird immer wieder gegen den Islam gehetzt. Ähnliche Motive finden sich auch in abgeschwächter Form in der Mitte der Gesellschaft. Auf zahllosen Covern von Spiegel, Focus, Stern sowie in zahllosen Talkshows wird immer wieder vermeintlich unschuldig die Frage gestellt, wie gefährlich der Islam oder die Musliminnen sind. Die empirische Sozialforschung findet entsprechende Sichtweisen auf den Islam auch auf einer Einstellungsebene. Ich halte diese Zahlen teilweise für problematisch, aber in verschiedenen Studien, also sowohl, ich spreche immer von Bielefeld, auch in Bielefeld, auch aus Bielefeld kommen diese Studien zum Teil kommen sie auch von Decker und Brähler und anderen aus Dresden, werden konsistent zwischen 25% und 40% der Probandinnen als islamfeindlich eingestuft. Und auch die Diskriminierung gegen Musliminnen ist messbar. So hat eine Forschungsgruppe um Albert Scheer im letzten Jahr bei einer Umfrage erfahren, dass zahlreiche Arbeitgeberinnen erklärtermaßen keine gläubigen Musliminnen und erst recht keine Kopftuchträgerinnen einstellen wollen. Auch wenn beides gegen das allgemeine Gleichstellungsgesetz verstößt. Als Teil dieses antimuslimisch-rassistischen Diskurses gelten dann alle Äußerungen und alle Formen der Ansprache, die dazu geeignet sind, zur Islamisierung der Debatten und zur Muslimisierung der Subjekte beizutragen. Als problematisch gelten insbesondere alle Äußerungen, die zur Stigmatisierung von Islam und Musliminnen beitragen. Also insbesondere jegliche Markierung von Islam und Musliminnen als gefährlich, roh, gewalttätig und so weiter. Zu welchen Ergebnissen kommt man nun, wenn man aus dieser Perspektive auf muslimischen Antisemitismus blickt, wie er bei den Demonstrationen des vergangenen Sommers zum Vorschein kam? Zu keinem besonders befriedigenden. Tatsächlich nehmen die meisten dieser Autorinnen diesen Antisemitismus kaum zur Kenntnis und wenn doch, dann in einer Weise, die beinahe entschuldigend ist. Dies gilt beispielsweise für das, was Iman Atiya vor einigen Jahren in ihrem Buch Die westliche Kultur und ihr anderes formulierte. Sie gesteht zwar zu, dass es Antisemitismus unter Musliminnen gibt und dass es ein Problem ist, sie bestreitet jedoch kategorisch, dass das etwas mit dem Islam als kultureller oder religiöser Tradition zu tun haben könnte. Vielmehr wiesen, Zitat, die antisemitischen Äußerungen der Jugendlichen auf ihre Einbildung in bundesdeutsche Diskurse hin. Zitat Ende. Analoges gelte für Sexismus und Homophobie. Alle drei seien in Deutschland verbreitet oder tabuisiert. Und das wüssten die jungen Musliminnen. Und deswegen, weil es tabuisiert ist, spielten sie damit. Wenn muslimische Jugendliche sich nun, Zitat, provokativ mit jener antisemitischen, aber auch homophoben oder sexistischen Stereotypen oder sich provokativ jener antisemitischen, aber auch homophoben oder sexistischen Stereotype bedienen, könne das, Zitat, mit Protest einhergehen, der sich gegen die Vernachlässigung ihrer eigenen spezifischen Lebensbedingungen und Erfahrungen richtet. Damit wird Antisemitismus zu einer Art fehlgeleitetem Protest gegen soziale Vernachlässigung. Jedoch liefert Atiya für diese These keine tragfähigen Belege. Es handelt sich um bloße Behauptungen. Verfügbare Forschungsliteratur nimmt sie selektiv wahr oder ignoriert sie ganz. Beispielsweise blenden Atiyas Thesen über Antisemitismus aus, dass in den gängigen Werken der Antisemitismusforschung auch internationale Satellitensender, also insbesondere arabische Satellitensender, Al-Manar oder Al-Jazeera auch, dass familiäre Tradierungen sowie religiöse Autoritäten als mögliche Ursachen von Antisemitismus unter muslimischen Jugendlichen genannt werden. Anstatt den muslimischen Antisemitismus als Problem ernst zu nehmen, wird der Blick sehr schnell gewendet und auf den antimuslimischen Rassismus gerichtet. Ein Beispiel hierfür ist ein Zeitungskommentar des postkolonialen Theoretikers Mahmoud Mandani unmittelbar nach den jüngsten Anschlägen von Paris. Anstatt sich überhaupt erst davon beeindrucken zu lassen, dass dort soeben drei Dschihadisten 17 Menschen ermordet hatten, von denen nur vier nur sterben mussten, weil sie sich in einem jüdischen Supermarkt aufhielten und vom Täter für Juden gehalten wurden oder als Jüdin erkannt wurden, fragt er sofort danach, ob Muslime nicht auch Opfer seien. Dabei schreckt er nicht davor zurück, die Satirezeitschrift Charlie Hebdo unmittelbar in die Nähe des nationalsozialistischen Stürmers zu schrücken. Das Problem ist hier also umgekehrt zu dem, was ich oben in Bezug auf die kritische Theorie des Antisemitismus erläutert habe. Dort zeigt man Bewusstsein für die Gefahr des muslimischen Antisemitismus, blendet aber den antimuslimischen Rassismus aus. Hier sieht man den antimuslimischen Rassismus, hat aber kaum etwas über muslimischen Antisemitismus zu sagen. Die Herausforderung für Gesellschaftskritik besteht nun gerade darin, beide Probleme ernst zu nehmen. Es gilt, den muslimischen Antisemitismus in seiner spezifischen Form zu problematisieren, ohne den antimuslimischen Rassismus auszublenden. Es gilt, den antimuslimischen Rassismus zu problematisieren, ohne den muslimischen Antisemitismus zu ignorieren oder gar zu entschuldigen. Ich kann an dieser Stelle keinen umfassenden Versuch unternehmen, die beiden genannten Theorietraditionen zu synthetisieren. Was ich jedoch tun kann, ist, ihre Erkenntnisse über Rassismus und Antisemitismus zusammenzunehmen und zu skizzieren, was dies für die Kritik des muslimischen Rassismus bedeutet, des muslimischen Antisemitismus bedeutet. Zunächst gilt es, das Problem zu benennen und es öffentlich, deutlich und stark zu tun. Jedoch ergeben sich aus der Rassismuskritik drei zusätzliche Ansprüche. Erstens muss das Problem auf eine möglichst genaue und präzise Weise benannt werden, anstatt in generalisierende Polemiken zu fallen. Zweitens muss man sich beim Sprechen über das Problem die zu erwartenden diskursiven Effekte des eigenen Sprechens bewusst sein. Man muss mit anderen Worten darauf achten, dass man bei der Problematisierung des muslimischen Antisemitismus nicht zu einer Rassifizierung und Stigmatisierung von Musliminnen beiträgt. Drittens muss man sich dabei explizit zum existierenden antimuslimischen Rassismus verhalten und sich von diesem abgrenzen. Wenn prominente Zeitungskommentatorinnen wie Jasper von Altenbockum in der FAZ oder Nikolaus Fest in der Bild am Sonntag den muslimischen Antisemitismus zum Anlass nehmen, eine Diskriminierung von Musliminnen einzufordern, muss man sich davon abgrenzen, gerade als Kritikerin des muslimischen Antisemitismus. Im Einzelnen gilt es, vier Fallen zu vermeiden. Die erste ist die Kulturalisierungsfalle, bei der muslimischer Antisemitismus in Gänze auf islamische Kultur zurückgeführt wird. Sicherlich findet man in den islamischen Ausgangstexten äußerst feindselige antijüdische Statements. Das bekannteste ist wohl die überlieferte Aussage Mohammeds, der zufolge alle Juden erschlagen werden sollen und alle Bäume und Steine, hinter denen sich Juden verstecken, Muslime zu sich rufen, um die Juden zu erschlagen. Solche Aussagen machen antisemitische Agitation unter Musliminnen sicherlich leicht. Jedoch wäre es falsch zu glauben, Musliminnen würden zu Antisemiten, weil diese Aussagen in der Überlieferung existieren. Im Gegenteil ist zu betonen, dass Antisemitismus ein modernes Phänomen ist, das in der islamischen Welt erst um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstanden ist und das nicht zuletzt auf einen Import aus Europa zurückzuführen ist. Das heißt nun andererseits auch nicht, dass Antisemitismus nichts mit islamischer Kultur zu tun hätte. Wenn man Kultur als ein System von Bedeutung und Zugehörigkeiten versteht, ist festzuhalten, dass heute viele junge Musliminnen mit den kulturellen Bedeutungen geprägt werden, denen zufolge Juden böse und Feinde des Islam sind. Jedoch lässt sich Antisemitismus nicht auf islamische Kultur allein reduzieren. Die zweite Falle, die zu vermeiden ist, ist die Entsorgungsfalle. Dann wird Antisemitismus zu einem Problem umgelogen, das in der Mehrheitsgesellschaft nicht mehr existiert und sich nur noch unter Musliminnen findet. Paradigmatisch hierfür ist der Slogan, der heutige Antisemitismus ist importiert, den ein AfD-Aufhänger bei der großen Berliner Demonstration gegen Antisemitismus in die Höhe hielt. Dasselbe Motiv scheint auch in den bereits erwähnten Zeitungskommentaren von Fest und von Altenbockum auf. Dagegen ist freilich festzuhalten, dass alle Empirie darauf verweist, dass Antisemitismus auch in der Mehrheitsgesellschaft fortexistiert, nicht zuletzt in linksliberalen Medien wie der Süddeutschen Zeitung, dem Spiegel oder dem Freitag. Drittens ist die Essentialisierungs- oder Homogenisierungsfalle zu vermeiden. Diese besteht in der Unterstellung, es gebe den Islam, der an sich antisemitisch sei, womit auch impliziert ist, alle Muslimen, die ihre Religion ernst nehmen, seien antisemitisch. Wird dies behauptet, und zahlreiche Islamfeinde im World Wide Web tun genau dies, wer dies behauptet, trägt sicherlich zur Stigmatisierung und Rassifizierung von Musliminnen bei. Als viertes und letztes möchte ich noch eine Sprach- oder Polemikfalle benennen. So wichtig es auch sein mag, den muslimischen Antisemitismus scharf zu kritisieren, so wichtig ist es doch, darauf zu achten, dabei nicht eine entmenschlichende Sprache zu nutzen, bei der die anderen zu Lumpen oder zu Gesindel gemacht werden. Diese Falle zu vermeiden, dürfte gerade denjenigen Antisemitismuskritikerinnen schwerfallen, die sich in den letzten Jahren angewöhnt haben, in eben dieser Weise über die Deutschen und Deutschland zu sprechen. Wenn man aber davon ausgeht, dass Rassismus wesentlich durch eine Stigmatisierung einer diskriminierten Minderheit funktioniert, sind solche Formen des Sprechens unbedingt zu vermeiden, wenn es um eine rassifizierte Minderheit geht. Um Missverständnisse zu vermeiden, sei betont, dass es dabei nicht um so etwas wie Tischmanieren des Political Correctness geht, sondern darum zu vermeiden, Rassismus zu verstärken. Und um es abschließend noch einmal zu betonen, alle vier Fallen sind nicht nur in dem Sinne zu vermeiden, dass man es eigentlich nicht so meinen sollte. Es kommt gerade nicht darauf an, ob man das richtige oder falsche Bewusstsein bei den Sprecherinnen attestieren kann, sondern es kommt auf die zu erwarten diskursiven Effekte des Sprechens an. Demnach gilt es, die Kritik von muslimischem Antisemitismus so präzise zu formulieren, dass sie auch nicht als Kulturalisierung, als Entsorgung, als Homogenisierung oder als menschliche Polemik gelesen werden kann. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.